Schwule sind eins der Hauptangriffsziele von Kreuznet. Der Berliner Bruno Gmünder Verlag gibt unter anderem das schwule Magazin Männer heraus und der hat jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt. 15.000 Euro für Informationen über die Macher des Portals Kreuznet. Denn auf Kreuznet, da war nach dem Tod von Dirk Bach ein homophober Blogpost über den Entertainer erschienen. Der Post, der hatte in der vergangenen Woche im Netz ziemlich hohe Wellen geschlagen. Es gab sogar Online-Petitionen gegen diese Hetzseite und auch Anonymous hat weitere Maßnahmen gegen die Seite angekündigt. Darüber berichtet jetzt Martina Schulte aus unserem Webschau-Team. Hallo Martina. Hallo Tobias. Martina, für die, die diese ganze Diskussion in den letzten Wochen nicht so ganz mitbekommen haben, was stand denn jetzt in diesem umstrittenen Post? Also einen Tag nach dem Tod von Dirk Bach ist bei Kreuznet so ein Text erschienen mit der Überschrift »Jetzt brennt er in der ewigen Homo-Hölle«. Und in diesem Text wird Bach als Homo-Gestörter bezeichnet, als sexuell krank, als Propagandist der Homo-Unzucht. Und ich habe hier mal so einen ganz, ganz kurzen Auszug mitgebracht. Bach war ein homosexueller Sittenverderber. Es ist davon auszugehen, dass seine Unzucht ihn so früh ins Grab brachte. Homoperverse haben im Vergleich zur sexuell gesunden Bevölkerung eine um 20 Jahre geringere Lebenserwartung. Ja, dieser Post befindet sich bei Kreuznet in bester Gesellschaft. Ich habe mir mal die Themen der letzten Wochen angeguckt und wenn man sich jetzt allein mal die homophoben Themen anguckt, habe hier also echt interessante Headlines gefunden. Paris Hilton, die meisten Homos haben AIDS. 18 Jahre Zuchthaus, Homo ermordet Homo. Oder Homo-Anschlag auf die Familie, zwei Homo-Gestörte wollen einem Kind den Vater rauben. Das könnte man jetzt endlos fortsetzen, diese Überschriften. Also auch wenn die katholische Kirche vielleicht der Homosexualität nicht ganz so unverkrampft gegenübersteht, so richtig katholisch hört sich das alles nicht an, was du uns da gerade zusammengetragen hast. Was ist das denn für ein Portal? Also das Portal selber hat zwar selber den Untertitel katholische Nachrichten, hat aber mit der katholischen Kirche überhaupt nichts zu tun. Das musste ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz letzte Woche, nachdem dieser Post dort erschienen war, immer wieder betonen. Wer jetzt genau dahinter steckt, darüber wird in den Medien sehr viel spekuliert. Das ist von einer Gruppe rechtsradikaler, ultraorthodoxer Christen die Rede, die mit der umstrittenen Pius-Bruderschaft sympathisieren sollen. Und für die hat sich im Netz in den letzten Tagen ein Begriff herausgebildet, Katholiban. Wer jetzt genau dahinter steckt, das kann man wirklich nicht sagen. Also eine Theorie ist, dass es sich möglicherweise um Personen aus dem Dunstkreis von Kurt Krenn handeln könnte. Das ist der emeritierte Bischof von St. Pölten. Andere Theorien sprechen von einer Gruppe von Katholiken aus Linz, einer Gruppe aus Hessen oder über den Libanon wird nachgedacht oder auch hier in Köln. Sagen einige Theorien, soll diese Seite eigentlich gemacht werden. Wie relevant, wie populär ist denn diese Seite überhaupt im Netz? Ja, die ist zumindest nicht unpopulär. Wenn man sich jetzt mal das Alexa-Ranking für die populärsten Webseiten in Deutschland anschaut, liegt die Seite auf Platz 2660. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders viel, aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit der offiziellen Webseite der katholischen Kirche, katholisch.de, die liegt nur auf Platz 14.552. Also daran siehst du, dass es jetzt nicht so eine absolute Minderheitenseite ist. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist zu wissen, Kreuznet ist nicht nur ein Hort der Hetze gegen Homosexuelle. Das Blog veröffentlicht auch mit Vorliebe rechtsextreme, antisemitische oder sonstige diffamierende Inhalte. Und deswegen wird die Seite vom Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen auch von einer Abteilung beobachtet, die sich vor allen Dingen um die Observation Rechtsradikaler kümmert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft Kreuznet teilweise als antisemitisch ein, also eine feine Seite. Da muss doch dann auch schon mal jemand versucht haben, was gegen diese Seite zu unternehmen. Ja, das schon. Also Teile der Seite sind durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Das bedeutet, sie dürfen in Deutschland Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden, sind aber weiter im Netz daraufhin frei abrufbar. Dann gab es im Januar 2008 ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Volksverhetzung. Damals wurde die Webseite in Arizona gehostet und es gab ein Rechtshilfeersuchen. Das wurde allerdings abgelehnt und deswegen konnte die Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft, die Hintermänner damals auch nicht ermitteln. Jetzt aktuell wegen des Posts über Bach sind auch mehrere neue Anzeigen gegen Unbekannt eingereicht worden. Aber die Behörden dürften es ähnlich schwer haben wie 2008. Die Seite ist schon sehr oft umgezogen. Sie wurde zwischenzeitlich von einem Provider in der Nähe von Chicago gehostet. Mittlerweile liegt sie bei Cinepack.com. Das ist ein Dienst, der sich auf anonymes Webhosting spezialisiert hat, hat seinen Sitz unter anderem in Malaysia. Und das funktioniert halt eigentlich so, dass der physische Ort, an dem die Seite wirklich gespeichert ist, verschleiert wird und man dann eigentlich im Endeffekt eigentlich gar nicht rausfindet, wo sie jetzt überhaupt ist. Wenn man also über den bürokratischen Weg, nennen wir es mal so, nicht weiterkommt, dann kommt eben jetzt dieser Berliner Verlag mit seinem Kopfgeld ins Spiel. Ja, dieser Verlag will den Ermittlungen auf die Sprünge helfen und hat jetzt parallel zu einer Anzeige gegen Unbekannt eine Belohnung von 15.000 Euro ausgesetzt, die der Verlag selber als Kopfgeld bezeichnet. Und diese 15.000 Euro gibt es eben für Informationen über die deutschen Hintermänner von Kreuznet. Der Geschäftsführer des Verlages, Tino Henn, hat dazu erklärt, man habe sich diese Hetze bei Kreuznet lange genug angesehen. Das Treiben habe eine Dimension erreicht, die jedes Stillschweigen Zusehen zu einer Art Mittäterschaft machen würde. Und der Verlag hat jetzt eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, stoppt kreuznet@brunogemünder.com. Und an diese Adresse kann man dann eben entsprechende Informationen schicken. Aber der Verlag hat eben auch parallel Strafanzeige gestellt. Ist das denn realistisch, dass man mit dieser Kopfgeld, mit diesem Kopfgeldaufruf auch tatsächlich weiterkommt? Es ist schwer zu sagen, ob jetzt für diesen Betrag jemand aus dem Umfeld der Gruppe bereit ist, seine Mitstreiter zu verraten. Aber ich denke mal, für den Verlag ist es auch ein Stück weit ein symbolischer Akt, also so eine Art Zeichen gegen homophobes Gedankengut zu setzen. Und an den Schwierigkeiten, die Hintermänner der Seite im Netz aufzuspüren, also an den rein technischen Schwierigkeiten, wird das natürlich nichts ändern. Wir kennen ja diese Problematik um diese Seiten auch schon von der Debatte um rechtsradikale Seiten im Netz. Da hat man halt eben immer das Problem, dass wenn die irgendwo im Ausland gehostet sind, dass man da einfach schlecht rankommt. Und ich fürchte einfach, dass wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass in einem freien Internet, dass wir ja wollen, eben auch solche Hetzseiten dazugehören. Jeff Jarvis, der hat in seinem Buch Public Parts über gute und schlechte Rede im Netz dazu mal einen ganz interessanten Gedanken formuliert. Er hat nämlich gesagt, wir müssen neu lernen, mit Rede umzugehen und wie sie einzuordnen ist. Wir sollten erkennen, dass gute Rede nicht ohne die schlechte zu haben ist und wir müssen lernen, die schlechte Rede zu ignorieren. Wir müssen lernen, wie wir die Gesellschaft an diese neue Realität anpassen können. Ein Berliner Verlag, der unter anderem ein schwules Magazin herausgibt, hat ein Kopfgeld ausgesetzt auf die Macher von Kreuznet, einem Nachrichtenportal für angeblich katholische Christen, das aber dann doch eher der Volksverhetzung nachkommt. Vielen Dank, Martina Schulte aus unserem Webschau-Team.